Enthusiastische Gottesdienste, Wunderheilungen, Teufelsaustreibungen und eine persönliche Beziehung zu Gott, das alles erleben Pfingstler in ihrer Kirche. Pfingstler sind auf dem Vormarsch. Nach den Katholiken ist die Pfingstbewegung zur zweitgrößten christlichen Gemeinschaft weltweit geworden mit 280 Millionen Anhängern. Zählt man die Mitglieder der freien pfingstlichen Gruppen dazu, kommt man sogar auf über 500 Millionen. Vor allem in lateinamerikanischen Staaten boomen die Pfingstkirchen. Die traditionelle katholische Kirche verliert dagegen ihre Mitglieder. Über Pfingstler und Neopfingstler gleich unser Gespräch. Es ist der dritte Teil in unserer Serie Die neue Christenheit über den religiösen Boom in Afrika, Asien und Amerika. Damit Sie aber erstmal eine Idee bekommen von den Praktiken in der Pfingstkirche, hören Sie zuvor eine kurze Reportage von Klaus Hart über die brasilianische Sekte Deus e Amor, Gott ist Liebe. Das ist Missionar David Miranda, Gründer und Chef der Sekte Deus e Amor, in seinem Element, in seiner kugelsicheren Glaskabine und mitten in einer Wunderheilung, einer Cura Milagrosa, vor Zehntausenden Anhängern. Große Wunder ereignen sich hier im Namen von Jesus Christus, ruft er aus. Die Gelähmten können wieder gehen, die Blinden sehen, die Tauben hören. In diesem neuen Tempel wurden in nur 10 Tagen über 1500 von tödlichem Krebs geheilt und über 200 von Leistenbruch. Hier operiert Gott jeden Nachmittag. Immer wieder stehen Frauen, Männer aus Rollstühlen auf, die man sofort auf die Altarbühne hebt, wie Trophäen herumschwenkt. Schaut her, sie brauchen diese Rollstühle nicht mehr. Alles schreit, klatscht, begeistert. Es klappt also mit den Wundern. Es gibt sie tatsächlich. Immer wieder macht Miranda seinen Anhängern schwere Vorhaltungen. Hier unter uns sind viele Ehebrecher und Ehebrecherinnen, Masturbierer, auf Geschlechtsverkehr Versessene, dazu Diebe, Vagabunden. Wer von euch Fernsehen mag und weltliche Musik, ist irregeleitet. Und auch wer raucht, trinkt, wird in der Hölle schmoren. Auch eine Frau macht landesweit Furore als Wunderheilerin, Exorzistin, versetzt Menschenmassen in Hysterie und Ekstase. Lana Holder aus dem reichen, so modern und weltoffen scheinenden Sao Paulo. Enfermos são curados, cancerosos são limpos, paralíticos andam e a glória de Deus se manifesta. Jetzt wird die Hölle in ihren Fundamenten erschüttert. Jetzt droht sie einzustürzen, ruft sie aus. Denn ich treibe jetzt den Teufel aus euren Leibern. Krebskranke werden geheilt, Querschnittsgelähmte können wieder gehen. Neuester Hit der Sekten, die Theologie der Prosperität, reich werden durch Gott. Das Motto, an allem persönlichen Misserfolg, an deiner Misere, ist nur der Teufel schuld. Wir treiben ihn aus, helfen dir, wenn du nur willst, intensiv genug glaubst. Klaus Hart war das mit einer Reportage über die Praktiken der Pfingstkirche in Brasilien. Und in unserem Studio in Bielefeld begrüße ich jetzt Heinrich Schäfer. Er ist Professor für Theologie und Religionssoziologie an der Uni Bielefeld. Er ist ein guter Kenner der Pfingstkirchen und hat jahrelang in Zentral- und Südamerika gelebt und geforscht. Guten Tag, Herr Schäfer. Guten Tag. Herr Schäfer, gerade haben wir es ja gehört, diese ekstatisch schreienden Prediger, tausende jubelnde Anhänger. Warum diese Faszination für die Pfingstkirche? Nun, die Faszination für die Pfingstkirchen ist aus sehr vielen verschiedenen Gründen herzuleiten. Zunächst denke ich, muss man differenzieren zwischen unterschiedlichen Pfingstkirchen, traditionellen Pfingstkirchen und Neopfingstkirchen. Und man muss sehr deutlich unterscheiden nach den gesellschaftlichen Schichten, denen sich die unterschiedlichen Kirchen und Prediger zuwenden. Also wir haben jetzt hier in diesem Beispiel Deus e Amor, eine brasilianische Pfingstkirche kennengelernt, die in der Mittelschicht operiert. Und die den Neopfingstlern, soviel ich weiß, zugeordnet wird. Vielleicht reden wir dann tatsächlich erst einmal über diese Unterschiede. Wofür steht die Pfingstkirche an sich? Naja, die traditionellen Pfingstkirchen sind entstanden zu Beginn des letzten Jahrhunderts in den USA und waren insbesondere eine Bewegung der schwarzen Unterschicht in den USA, haben sich aber dann nachdem in der ersten Pfingstgemeinde die weißen Mitglieder mit der Kasse verschwunden sind, zu einer Mittelschichtsbewegung, weißen Mittelschichtsbewegung entwickelt, neben dem schwarzen Zweig. In der Weltmission ist dann die weiße Mittelschichtsbewegung aktiv geworden. Und in den 50er Jahren hat sich dann, oder ab den 50er Jahren hat sich dann in den USA die Neopfingst und die charismatische Bewegung herausgebildet, die stärker in der oberen Mittelschicht aktiv geworden ist. Insbesondere in Lateinamerika sieht man diese Differenzen sehr, sehr deutlich. Da würde ich ja davon ausgehen, dass diese Menschen, die diese Kirche besuchen, gebildet sind. Mittelschicht, obere Schichten. Warum fallen diese Menschen trotzdem auf Wunderheilungen herein? Denn aufgeklärt kann man daran ja eigentlich nicht glauben. Es geht darum, dass durch die Prozesse einer fragmentierten Modernisierung viele Menschen überfordert sind. Wir erleben das ja sogar hier schon in Deutschland durch die Veränderungen, die sich durch neoliberale Umstrukturierung der Wirtschaft ergeben, sind Menschen überfordert. Das ist um vieles mehr der Fall in Ländern der Dritten Welt, Lateinamerika oder auch Afrika, in anderer Weise in den Transformationsländern Asiens. Da werden mit einem Mal plötzlich völlig neue, unerwartete Ansprüche an einen gestellt, mit denen man kaum umgehen kann. Das somatisiert sich zum Teil. Leute werden krank und entwickeln entsprechend ihrer Situation plötzlich nervöse Störungen und so weiter und so weiter. Da kriegt man dann vielleicht ein Magengeschwür. Und bei diesen Sachen kann das helfen sogar, dass man glaubt, geheilt zu werden und man fühlt dann Erleichterung vom Stress. Das Magengeschwür bildet sich zurück. Man kann mit den täglichen Anforderungen besser umgehen, wenn man das Gefühl hat, der Heilige Geist gibt einem sozusagen die Kraft, um mit den täglichen Anforderungen fertig zu werden. Also Modernisierungskrisen können so aufgefangen werden. Das ist sozusagen der harte Kern der Angelegenheit. Sie hören Deutschlandradio Kultur, das Radiofeuilleton. Ich rede mit dem Theologieprofessor Heinrich Schäfer über die Pfingstbewegung in Lateinamerika. Herr Schäfer, ich hatte eingangs erwähnt, Sie haben längere Zeit auch in Lateinamerika gelebt. Haben Sie selbst mal so eine Predigt, so eine Massenekstase erlebt in so einer Kirche? Meine Frau und ich haben in den 80er Jahren in Kriegsgebieten in Guatemala und in Nicaragua 2 Jahre lang Feldforschung gemacht, um herauszufinden, warum das so ist, dass Pfingstkirchen in Kriegsgebieten oder Krisengebieten wachsen. Wir haben hunderte von Interviews gemacht und Gottesdienste besucht. Die ganze Angelegenheit ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. In den 90ern habe ich dann mit Pfingstlern in ganz Lateinamerika als Theologie- und Soziologiestudenten gearbeitet. Wurden da Leute aus ihren Rollstühlen gerettet? Haben Sie sowas erlebt? Ich meine, wie funktioniert sowas, dieser Hokuspokus? Ja. Naja, also bei dieser Angelegenheit mit den Rollstühlen, denke ich, da zum Teil wird einfach Fake gemacht. Da sitzen Leute drin, die nicht krank sind. Und das ist sozusagen die alte Tradition der Pia Fraus, also des frommen Betrugs, der schon bei den Jesuiten vorkam. Da macht man den Leuten was vor, damit die Leute glauben und dann durch diesen Glauben ihr Heil oder eine Besserung ihrer Situation erwerben. Und manchmal sitzen halt auch Leute in Rollstühlen, die durchaus noch ein paar Meter laufen können. Die stehen dann vor Begeisterung auf und wenn die Show vorbei ist, fallen sie zurück in den Rollstuhl. Ich will nicht ausschließen, dass es auch tatsächliche Heilungen gibt. Ich habe keine gesehen. Ich habe allerdings an Exorzismen teilgenommen und bei den einen hatte ich den Eindruck, dass da nichts anderes passierte, als dass Menschen eingeschüchtert werden und ihre Form des Umgangs mit bestimmten psychischen Problemen verändert wurde. Bei den anderen hatte ich den Eindruck, dass mittellose Menschen, die sich also keinen Arzt, geschweige denn einen Psychologen leisten können, mit seelischen Krankheiten umgingen. Nun hat es ja in den vergangenen Jahren einen Linksruck in Lateinamerika gegeben. Wie stehen die Pfingstler eigentlich zu dieser neuen politischen Linken? Und andersrum auch noch gefragt, ist bekannt, wie zum Beispiel ein Lula da Silva, Präsident von Brasilien, zu den Pfingstlern steht? Ja, also das ist ein sehr interessantes Thema. Denn die traditionellen Pfingstler, Pfingstler in der Unterschicht, auch kleinere, gerade kleinere pfingstliche Sekten, sind keineswegs so konservativ, wie sie über viele Jahre porträtiert wurden. Nur, die Sache ist eben die, man kann in der Gesellschaftspolitik eben nur so viel tun, wie man mit den entsprechenden sozialen Bewegungen durchsetzen kann. Dadurch, dass jetzt neue Handlungsperspektiven eröffnet worden sind für die gesellschaftliche Linke, das heißt also Handlungsperspektiven für zum Beispiel die Arbeiterschaft, die industrielle Arbeiterschaft, werden diese Handlungsperspektiven auch von der Pfingstbewegung wahrgenommen. Es gibt also zum Beispiel in Venezuela die Union Evangelica Pentecostal Venezuelana, UEPV. Und diese UEPB ist schon sehr lange auf Chavez-Kurs. Die unterstützt Hugo Chavez, genauso wie Hugo Chavez eben auch von der weitaus größten Mehrheit der armen Bevölkerung in den Slums unterstützt wird. Und diese UEPB ist eine Pfingstkirche, die aus den Slums kommt und diese neue Handlungsalternative Chavez unterstützt. Und ähnliche Pfingstkirchen gibt es in sehr vielen anderen lateinamerikanischen Ländern. Diese Pfingstkirchen haben sich mittlerweile auch zu einem Verband zusammengeschlossen. Und wenn wir jetzt eben von dieser Art neuen Symbiose zwischen politischer Linke und Pfingstlern reden, wie steht es denn eigentlich um die traditionelle Kirche, die katholische Kirche in Lateinamerika? Wie geht die damit um? Denn ihnen laufen ja die Mitglieder davon. Ja, in Lateinamerika gibt es schon seit den 80er Jahren einen Spruch, der lautet so: Die katholische Kirche hat für die Armen optiert, die Armen optieren nun für die Pfingstbewegung. Die katholische Kirche ist dadurch gehandicapt, dass sie seit den Auseinandersetzungen mit der Theologie der Befreiung stark auf Hierarchie setzt. Soziale Reformen, Menschenrechte und so weiter werden durchaus vertreten, aber eben von oben herab. Während ja in den Pfingstkirchen so eine Hierarchielosigkeit zu verzeichnen ist. Nein, da macht halt jeder, was er will, mehr oder weniger. Mhm. Jedenfalls kann er es machen. Die großen Pfingstkirchen sind auch relativ hierarchisch strukturiert, insbesondere die Neopfingstkirchen. Aber man kann halt eben seine eigene Kirche gründen und entsprechend eigene Schwerpunkte setzen. Und das ermöglicht natürlich eine Organisation vieler kleiner Pfingstkirchen als eine größere kollektive soziale Bewegung nach der Logik der jeweils zugehörigen Mitglieder. Und insofern entwickelt sich da eine natürliche Allianz, will ich mal sagen, mit der lateinamerikanischen Linken von unten. Über Pfingstkirchen in Lateinamerika war das Heinrich Schäfer, Theologieprofessor an der Uni Bielefeld. In unserer Reihe Die neue Christenheit über den religiösen Boom in Afrika, Asien und Amerika können Sie am kommenden Dienstag und Mittwoch hier im Radiofeuilleton Gespräche über die neuen Christen in Afrika hören, jeweils kurz nach 14 Uhr.